organisierter Wirtschaftsschrott. Was machst du nun? Du kannst gar nichts tun. Arbeitslos und nicht zu messen. Mit Zinn und Scheine kannst du nicht messen. Durch Rezession zerplatzt Illusion. Heile Welt hat weh. Und die Nation verfällt in Depression. Chaos in der BRD. Spekulanten, leere Banken und dein Geld in deiner Welt. Notstandsgesetze müssen her, wenn sie uns fressen, gibt's nicht mehr. Kredite werden aufgehoben, Häuser enteignet mit Unterzug. Die Szenerie, Uranergie und trifft sich wirklich trippelhart. Bedankt dich schön bei Vater Staat. Durch Rezession zerplatzt Illusion, heile Welt hat weh. Und die Nation verfällt in Depression, Chaos in der BRD. Zu den Banken bringt sie so Banken und euer Geld, denn ihr System zerfällt. Milliarden pumpt ins Bankenwesen, die Wirtschaft sei nun angenesen. Bäckerhuren auf Finanzschwächer geloben, euer Geld sei sicher. Sicher wie eins die Deutschen retten, das gaukelt euch die Kompetenz. Vergießen fette Limousinen, doch die Uhren an den Lootland zu dienen. Durch Rezession zerplatzt Illusion, heile Welt hat weh. Und die Nation verfällt in Depression, Chaos in der BRD. Chaos, Chaos, Chaos in der BRD. Chaos, Chaos, Chaos in der BRD. Aus der Spitze nichts gewesen, nach die Ostküste das Börsenwesen. Das freut den reichen Geldempfänger, seine Nase, die wird immer länger. Schillert der barocke Tanz an der Kotanzüge auf Finanzhand. Das wollt nicht einmal Brot zum Essen, dann soll es sieben Kuchen fressen. Durch Rezession zerplatzt Illusion, heile Welt hat weh. Und die Nation verfällt in Depression, der Gnasen aus Übersee. Chaos, Chaos, Chaos in der BRD. Chaos, Chaos, Lippolier, Spießer, Schiss und Bayer.